Schon im nächsten Jahre steht er wieder im Felde. Diesmal gilt sein Stoß direkt Italien. Aquileia fällt ihm in die Hand und wird völlig zerstört. Mailand und Titium fallen. Aber von der Überschreitung des Apennin lässt sich der König durch eine römische Gesandtschaft, an deren Spitze Papst Leo I. steht, mit reichen Geschenken abhalten. Das folgende Jahr sieht das Ende des gewaltigen Herrschers. Ein Aberglaube, die Furcht, bei seinem Vormarsch auf Rom das Schicksal des Alarich, des ersten Eroberers der Stadt, teilen zu müssen, soll ihn bewogen haben, der Bitte des Papstes zu folgen. Nun ereilt ihn doch ein frühes Ende. Eben hat er mit einer germanischen Prinzessin Hochzeit gehalten. Am Morgen finden ihn die Kämmerer in seinem Blute, tot neben der weinenden Frau. Frühzeitig knüpft die Sage an dieses seltsame Ende an. Der Hunnenkönig Attila wird bei allen germanischen Völkern, auch noch hoch im Norden, ja auf dem fernen Grönland, einer der größten Helden der Sage. Nach Attilas Tod wird die Macht der Hunnen durch eine Erhebung der Germanen gebrochen. In der Schlacht am Flusse Netat fällt der tapfere Ellag, der älteste Sohn des Heerkönigs, sein Volk aber verschwindet aus der Geschichte. Rom hat sich nur mit Hilfe seiner germanischen Verbündeten behaupten können. Germanen sind aber auch im Innern das Um und Auf des sinkenden Reiches. Schon Kaiser Theodosius ist ohne seine treuen germanischen Helfer, die Franken Bauto und Arbogast, nicht denkbar. Wie übermächtig war die Position des Stilicho? Unter diesem Mann, der dem Kaiser Honorius erst die eine, dann nach ihrem Tod eine zweite Tochter vermählte, ist das Kaisertum geradezu eine tüchtig gehütete Privatangelegenheit geworden. Als dann im Jahre 408 dieser bedeutende Mann trotz seiner starken Verwurzelung von dem treulosen Kaiser der Ermordung übergeben wird, ändert sich die Lage. Selbstverständlich ist man in Rom weit entfernt, sich aus eigener Kraft schützen zu können. Man braucht in einer Welt des Truges und des Verfalls die germanischen Heerführer, ihre Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit. Sie und die wenigen Illyrier und Gallier neben ihnen halten überhaupt allein noch die zerberstende römische Macht aufrecht. Aber es fehlt nicht, dass sie auch selbst aus der Art lernen, wie ihnen für ihre Dienste begegnet wird. Wenn im Ostreiche die gotischen Feldherren Gainas und Aspar, im Westreiche Stilicho und Aetius auf denselben Altären, die sie mit so viel Geschicklichkeit verteidigt, treulos hingeschlachtet werden, so tritt uns nun in Westrom in dem Sueven Ricima ein Söldnerführer entgegen, der sich seiner Macht jeden Augenblick bewusst ist und dies auch den von ihm eingesetzten Kaisern restlos klarzumachen versteht. Seit der Ermordung Valentinians III. Ist das weströmische Kaisertum nur mehr ein Spielball in der Hand des kommandierenden Generals. Er bekleidet die ihm gefällige Puppe mit dem Purpur und das noch mächtigere Ostrom erteilt dem jeweils eingesetzten Kaiser dann seine Genehmigung. So waltet dieser Ricima als ein Schiedsrichter in Westrom, dass er gegen die Vandalen beschützt, die er zur See zweimal, 456 und 459, zu besiegen weiß. Um den Gewaltigen zu stürzen, gibt Byzanz den Weströmern selbst einen Kaiser und dieser wendet sich gegen den Sueven. Aber der trotzige Mann führt seine Truppen, denen sich gern burgundische Scharen anschließen, nach Rom und erobert die Stadt. Der Kaiser wird auf der Flucht erschlagen, ein neuer von Ricima eingesetzt und Konstantinopel erteilt seinen Segen. Unbesiegt stirbt dann der verwegene Mann noch im selben Jahre 472 durch einen Blutsturz. Sein Neffe Gundobad wird der Erbe seiner Stellung. Als dieser indes nach kurzer Zeit als König zu seinen Burgundern zurückkehrt, wo er dann 42 Jahre lang herrscht, versucht der Pannonier Orestes, erprobt in Diensten Attilas, seinen eigenen Sohn Romulus 475 zum Kaiser von Westrom zu machen. Da stehen unzufrieden mit ihrer bisherigen Versorgung die germanischen Soldtruppen auf, Herula, Rugia, Skiren und Turkilinga. Sie begnügen sich nicht mit dem Drittel der Häuser, wo sie einquartiert sind, sie wollen ein Drittel auch von Grund und Boden. Ihr Führer ist der Rugier Odovaker, den das Schicksal berufen hat, der Kaiserspielerei ein Ende zu bereiten. Er besiegt den Orestes, der die Forderungen ablehnt, und wird von seinen Truppen 476 zum König der Germanen in Italien ausgerufen. Den Romulus verbannt er mit einem Jahresgehalt nach einer kampanischen Villa, den gefährlichen Orestes lässt er hinrichten. Einen neuen Kaiser setzt er nicht mehr ein. Für seine Herrschaft sucht er um eine rechtliche Legitimation durch den byzantinischen Kaiser an und erhält sie durch die Zuerkennung des Titels eines Patrizius. Welch eine faszinierende Macht muss die gesunkene, durch Blut, Gewalttat und Kapitulation so oft besudelte Krone des römischen Imperiums noch besessen haben, wenn wir alle die siegreichen Germanenfürsten nach einer Anerkennung ihrer Machtstellung durch sie streben sehen? Ist nach Schiller den Menschen alles heilig, was grau von Alter, so hat die Krone der Cäsaren wohl die allerhöchste Heiligkeit gehabt. Odovaker bescheidet sich, später sogar ein Theoderich. Erst nach 300 Jahren wird ein Germanenkönig selber nach der Kaiserkrone greifen, allerdings durch einen Vermittler, der dadurch eine unselige Macht über sie gewinnt, den Papst. Nun beherrscht Odovaker das Land, vor dem so lange die Welt gezittert. 450 Jahre nach dem Tode Arminius ist die Hauptstadt des Imperiums in die Hand eines Deutschen gelangt. Der König siedelt seine Söldner auf einem Drittel des Bodens an. Er schützt die Grenzen Italiens bis zur Donau hinauf. Dem Reich der Rugier im nördlichen Niederösterreich macht er ein Ende. Den König Philetheus und seine entschlossene Gattin Giso, die erste germanische Königin, die uns begegnet, nimmt er als Gefangene mit sich. Bald darauf aber räumt er Ufer Noricum und führt die römische Bevölkerung nach Italien. Die Leiche des heiligen Severin, gestorben 482, des großen Trösters von Noricum, der vor vielen Jahren dem hochgewachsenen Kriegsmann Odovaker seine Zukunft vorausgesagt, wird nach Italien mitgenommen. Der König aber hat alsbald mit Mühen und Sorgen zu kämpfen. Ostrom weiß ihm einen Stärkeren als Gegner zu erwecken. Der König der Ostgoten, Theoderich, führt sein Volk gegen Odovaker. Zur Zeit des Attila sind die Ostgoten in dessen Heergefolge. Ihr König Valamir steht in besonderer Gunst bei der Gottesgeißel. Nach ihrem Tode machen sich die Goten frei. Sie treten in das Bundesgenossenverhältnis zu Rom, für Jahrgelder bereit, ihre Waffen zum Schutz des Oströmischen Reiches zu erheben. König Theodemir, der Besieger der Hunnen, schickt seinen Sohn Theoderich als Bürgen des Freundschaftsvertrages nach Byzanz. 10 entscheidende Jahre seines Lebens verbringt der hochbegabte Königssohn in dem flutenden Leben der damals ersten Stadt der Welt, dem Sitz des letzten noch intakten Römertums, das hier allerdings längst griechisch geworden war. Er hat in Byzanz auch politisch unendlich viel gelernt. Welch eine Willenskraft muss in dem jungen Theoderich gesteckt haben, dass er in diesen 10 Jahren, als 8-jähriger Knabe war er dorthin gekommen, nicht zum Römer wurde, dass aus dieser Geisel der größte König der Völkerwanderung werden konnte.